Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen, sie soll sich still zurückhalten. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Gott segne dieses Wort. Gottes Ordnung. In diesem Bibelvers hier, diesem Bibelpassage aus dem 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel, lernen wir mehr über Gottes Ordnung. Und hier kommt es eben darauf an, zu verstehen, dass Gott eine bestimmte Ordnung vorbestimmt hat. Und das lesen wir schon in der Schöpfungsgeschichte. Ja? Und hier müssen diese Verse 12 bis 14 als Einheit gesehen werden und sie können nicht voneinander getrennt werden. Es ist also eine Einheit und Gott hat uns diesen Zusammenhang, Kontext gegeben, um eben zu uns zu helfen, wie eben Gottesdienst und auch Glaubensgemeinden funktionieren. Und das ist ein Geschenk. Und wichtig ist es hier zu verstehen, dass wir, wenn wir in die Bibel gehen, verstehen, dass wir hier die sogenannte Irrtumsfreiheit haben. Also Irrtumsfreiheit heißt einfach, dass die Bibel, also im Originaltext, wir haben das Original nicht mehr, aber im Original keine internen Widersprüche in keinster Weise hat. Im Englischen nennen wir das Biblical Inerrancy. Und die Leute, die die Bibel geschrieben haben, sind durch den Heiligen Geist geleitet worden. Und eben dadurch, weil Gott keine Fehler macht, wenn wir von einem allmächtigen Gott sprechen, wir reden von unserem Jesus Christus als Gott im Fleische, er macht keine Fehler. Und so haben wir das als Ausgangspunkt, hier zu verstehen, wie eben eine Christengemeinde, eine Glaubensgemeinde funktioniert. Und das hat jetzt auch überhaupt nichts damit zu tun, mit Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, zwischen Gleichheit aus weltlicher Sicht, überhaupt nichts. Denn die Bibel ist eben, wie gesagt, Gottes absolutes Wort, es ist irrtumsfrei und hat keine internen Widersprüche. Und so lernen wir eben hier, wenn es darum geht, eine Glaubensgemeinschaft zu leiten, dass das hier eben Männer sind, die das tun. Und worauf es hier ankommt, ist überhaupt nicht irgendwie zu sagen, dass Männer und Frauen, also aus Gottes Sicht, nicht gleichwertig sind. Ganz im Gegenteil. Beide sind in Gottes Bild geschaffen. Aber Gott hat eine bestimmte Ordnung gegeben, wie wir auch in der Schöpfungsgeschichte schon nachlesen. Also geht nochmal rein in das erste Buch Mose, ja, im ersten, zweiten und auch im dritten Kapitel und lest mal durch, was da passiert, Gottes Ordnung. Also wenn wir jetzt also zu Jesus Christus kommen, dann wollen wir auf jeden Fall Ehrfurcht haben vor Gottes Wort. Wir wollen keine Sachen verdrehen oder verändern oder irgendwie die Bibel nun verändern, dass das irgendwelchen Lebensstilen oder das, was die Welt uns lehrt oder politische Richtlinien oder so, und dann die Bibel verändern. Das wollen wir nicht tun. Nein, wir sind dankbar, dass wir hier direkte Anweisungen haben und können dann in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder, ob wir nun Mann oder Frau sind, in Gottes Plan und Zeitrahmen das tun, was er für uns schon von vornherein vorbestimmt hat. Also das ist, bevor er die Welt geschaffen hat, hatte er schon für Männer und Frauen einen bestimmten Plan und eine Absicht. Und das können wir auch nur in und durch Jesus Christus wahrnehmen und finden. Und somit macht das Sinn, uns hier das, was Paulus schreibt, das ist das, was ihm direkt von Jesus Christus gegeben wurde, nicht nur wahrnehmen, sondern auch zu achten und dem auch zu folgen. Denn das ist Gottes Wort, das ist unser Jesus Christus, der jetzt hier zu uns spricht. Und er kann unglaubliche Sachen in und durch Mann und Frau bewirken. Aber wir müssen uns nach dem Buch richten, also nach dem Wort, nach der Bibel. Und vor so 200, 300 Jahren kamen Leute mit irgendwelchen Ideen auf, ja, die Bibel so und so auszulegen, haben so quasi ihre eigene Idee von Jesus Christus da reingebracht. Und so kommen verschiedene Strömungen hier rein, die dann Gottes Wort attackieren, ja, und dann nicht mehr die Irrtumsfreiheit, nicht mehr irrtumsfrei sind, also halten sich nicht mehr an Irrtumsfreiheit. Also kurzum, Leute können dann Sachen auslegen, so wie sie denken, wie sie sein sollen. Aber das ist nicht von Gott, das ist von Menschen. Also da kommt das her, seid euch dessen bewusst und lasst euch nicht beirren. Lasst euch in die Herzen sprechen, ob ihr nun Mann oder Frau seid, das ist davon unabhängig. Jeder gottesfürchtige und fromme Mensch, ob Mann oder Frau, möchte Gottes Willen tun. Und wir wollen in Gottes Willen sein. Und da macht es nur Sinn, dann uns Gottes Wort unterzuordnen, hier auch, und es nach dem Buche sozusagen zu tun. Und das ist ein Geschenk. Und Gott kann gewaltig, unglaublich wirken durch Mann und Frau in verschiedenen Aufgabenfeldern. Aber hier bezieht sich das eben auf, wie die Kirche funktioniert. Und ja, wer nun zu predigen hat und wer andere Aufgaben hat, und wir halten uns gut daran, daran zu halten und dem zu folgen. Und dann damit eben Gottes Ordnung ist gewährleistet und Gott kann in und durch uns wirken. Ja? Und Mann und Frau, die Bibel sagt sehr viel. Zum Beispiel auch Paulus schreibt an anderer Stelle auch, wie wir als Mann und Frau miteinander umzugehen haben. Ja? Also Ehe vor Gott ist zwischen einem Mann und einer Frau. Das erkennt Gott an als irdischen Bund. Ja? Und alles andere ist falsch. Weil die Bibel uns das lehrt. Und somit müssen wir eben uns daran halten und wir wollen uns auch daran halten. Und eben auch als Mann und Frau, dass wir, sagt uns die Bibel auch, Paulus schreibt uns, dass wir uns achten, gegenseitig achten und nicht nur respektieren, aber auch zusammen arbeiten und uns um den Körper Gottes sozusagen, also um die Kirche, letztendlich sind Mann und Frau zusammen. Bilden eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft zusammen. Als eins im Fleische sozusagen, aber durch die Ehe, durch die Eheschließung vor Gott. Und das ist auch die einzige Eheschließung, die Gott anerkennt. Alles andere ist falsch, ist also nicht ist nicht biblisch. Egal, was irgendjemand anders sagt, es ist so. Ja? Und ja, haltet euch daran, denkt das daran. Und Gott kann wirklich so vieles erreichen in und durch uns, aber wir müssen es so tun, wie nach seiner Ordnung, wie er das geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat, was er uns in seinem Wort schreibt. Und dann und auch nur dann können wir wirklich Früchte tragen hier im Hier und Jetzt. Alles andere funktioniert nicht, denn da kann der Heilige Geist nicht wirken. Wirkt auch nicht. Und auf der anderen Seite, wenn wir es nach dem Worte tun, uns nach Gottes Wort der Bibel ausrichten, dann kann Gott sehr, sehr vieles bewirken und Dinge tun, ob wir nun Mann oder Frau sind, von denen die wir uns fast gar nicht vorstellen können. Ja? Und dann sein Reich hier, seine auf Erden schon Leuten die gute Nachricht verkünden ja, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, als reuige Sünder, sowohl als Mann als auch als Frau. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Ordnung hier, Gottes Ordnung Hier geht es um, ja, wie nun eine Kirche zu leiten ist, also eine Kirchenglaubensgemeinde, also Menschen, letztendlich Glaubensbrüder, Glaubensschwestern sind die Kirche. Die Kirche ist kein Gebäude. Und wir danken dir, dass du uns hier deine Ordnung darstellst. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und dass wir, ob wir nun Mann oder Frau, uns an dein Wort halten, an die Irrtumsfreiheit, an die Wahrhaftigkeit und die Bibel halten, dein Wort. Du bist das Wort, unser Jesus. Und ja, wir danken dir, dass du uns auf dem rechten Weg leitest und uns durch den Heiligen Geist, in und durch dich, in deine absolute Wahrheit leitest. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.